Wo ist Mr. Cookie Pants? Okay, pasa! Ich sagte, wo ist Mr. Cookie Pants? An einem sicheren Ort, Dave. Wenn Sie ihm auch nur ein Haar krümmen, werde ich ihn so mit Windpocken infizieren. Nein, werden Sie nicht. Ich weiß. Herrgott, er ist mein unschuldiges Spielzeug! Nein, David. Er ist ein Sammlerstück.